Er ging von uns vor Jahren. Es war eine bittere Stund. Deutsche Nation am Tiefpunkt. Durch Kokettenbesatz am Mund. Auf einmal da war er nicht mehr da. Stand uns bei in der Not. Jetzt herrschen hier die anderen. Deutsches Herz ist noch nicht tot. Vertrieben, verloren, vergessen, verspielt. Verdammt sind wir glücklich mit unserer Identität. Wir haben doch alles, alles was zählt. Das Vaterland kämpfen, noch ist nicht zu spät. Vertrieben, verloren, vergessen, verspielt. Verdammt sind wir glücklich mit unserer Identität. Wir haben doch alles, alles was zählt. Das Vaterland kämpfen, noch ist nicht zu spät. Viele sitzen nur zu Haus rum. Eine Arbeit haben sie nicht. In diesem Staat geht heute gar nichts mehr. Wir bräuchten ihn so sehr. Auf einmal da war er nicht mehr da. Stand uns bei in der Not. Jetzt herrschen hier die anderen. Doch deutsches Herz ist noch nicht tot. Vertrieben, verloren, vergessen, verspielt. Verdammt sind wir glücklich mit unserer Identität. Wir haben noch alles, alles was zählt. Das Vaterland kämpfen, noch ist nicht zu spät. Vertrieben, verloren, vergessen, verspielt. Verdammt sind wir glücklich mit unserer Identität. Wir haben doch alles, alles was zählt. Das Vaterland kämpfen, doch ist nicht zu spät. Der Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Vertrieben, verloren, vergessen, verspielt. Verdammt sind wir glücklich mit unserer Identität. Wir haben doch alles, alles was zählt. Das Vaterland kämpfen, noch ist nicht zu spät. Vertrieben, verloren, vergessen, verspielt. Verdammt sind wir glücklich mit unserer Identität. Wir haben doch alles, alles was zählt. Das Vaterland kämpfen, noch ist nicht zu spät.